Zum Markten 60. Gründungstag der TIV-Jahrkaffe veröffentlichte die südafrikanische Kim Il-sung-ismus, Kim Jong-il-ismus Studiengruppe und die peruanisch-koreanische Freundschafts- und Kulturgesellschaft auf ihren Internet-Homepages den Teil 2 für die Vollendung der sozialistischen Sache und den Teil 3 für die selbstständige Vereinigung des Vaterlandes aus dem Wissenschaftsbericht des ZK der Partei der Arbeit Koreas, erstattet vom Marschall Kim Jong-un auf dem 7. Parteitag.